Für die neue Lehre bedeutet der Krieg eine Atempause. Obwohl auf dem Reichstag zu Speyer die altgläubigen Stände das Übergewicht haben, wird am 27. August 1526 beschlossen, dass es jeder Stand mit seinem Bekenntnis halten solle, wie er es vor Gott und dem Kaiser verantworten könne. Luther kann die Erfahrungen des Bauernkrieges verwerten. Er sieht, dass die freien Gemeinden nicht voll verwirklicht werden können und stützt sich nun auf die Obrigkeit. Die Reichsstände regeln die landeskirchlichen Einrichtungen. Kursachsen geht voraus. Im Norden wird Luther durch den wackeren Johannes Bugenhagen unterstützt. Der Reformator stellt nun die evangelische Lehre in Katechismen zusammen. Er trägt seit 1524 die Kutte nicht mehr und hat ein Jahr darauf die frühere Nonne Katharina von Bora geheiratet. Im Jahre 1526 erliegt der ungarische König Ludwig den Türken unter ihrem großen Sultan Soliman in der Schlacht bei Mohacs und kommt auf der Flucht ums Leben. Da er kinderlos blieb, ist nach dem alten, von Maximilian abgeschlossenen Erbvertrag der Habsburger Ferdinand allein erbberechtigt. Gegen Anerkennung der hussitischen Landeskirche und reiche Bestechungen gelingt es ihm, sich als König von Böhmen durchzusetzen, was seine Machtstellung in Deutschland gewaltig hebt. In Ungarn aber ist inzwischen der Woiwode von Siebenbürgen, Johann Zapolja, zum König gewählt worden. Aber auch Ferdinand wird gewählt. Sein Feldherr, Graf Niklas Salm, siegt bei Tokaj über Zapolja, der flüchten muss. Indes, Sultan Soliman will das Königtum Ferdinands nicht anerkennen und so steht ein gefährlicher Waffengang bevor, der erste von vielen verheerenden Türkenkriegen. Die Stimmung in Deutschland verschärft sich. Ferdinand und der Kurfürst von Brandenburg sowie andere Reichsstände wenden sich unter gleichzeitiger Beseitigung von Missständen im kirchlichen Leben mit scharfen Verfügungen gegen die neue Lehre. Die altgläubige Mehrheit des Speyerer Reichstages von 1529 hebt den Beschluss des ersten Speyerer Reichstages auf. Die Evangelischen sollen künftig in katholischen Ländern nicht mehr geduldet werden, wohl aber die Katholiken in evangelischen Ländern Schutz genießen. Weitere Beitritte zur neuen Lehre werden nicht mehr gestattet. Die evangelischen Reichsstände legen gegen diesen Reichstagsbeschluss Protest ein. In Gewissensfragen gäbe es keinen Mehrheitsbeschluss. Diese Protestanten von Speyer sind die sieben Fürsten, Kursachsen, zwei Hessen, Brandenburg-Ansbach, zwei Braunschweiger und Anhalt und 13 Reichsstädte Ulm, Nürnberg, Frankfurt, Konstanz, Lindau, Memmingen, Kempten, Nördlingen, Heilbrunn, Isny, St. Gallen, Weißenburg und Windsheim. Seitdem heißen die Anhänger der neuen Lehre Protestanten. Unter den Protestanten entwickeln sich innere Gegensätze. In der Schweiz ist ein neuer Glaubenslehrer, Huldreich Zwingli, aufgetreten. 1484 zu Wildhaus am Fuße des Sentis geboren, ist er nach humanistischen Studien in Wien und Basel Pfarrer in Glarus und Einsiedeln geworden. Als Feldprediger der Schweizer Söldner war er Zeuge der Schlacht bei Marignano. Zurückgekehrt lernt er die Schriften Luthers kennen und verbindet sie mit eigenen Gedanken zu einer neuen Einheit. So wird er der Reformator der Schweiz, will aber nicht nur die kirchlichen, sondern auch die erkannten politischen Missstände in der Heimat abstellen. Er ist Gegner des Ablasshandels und für die Rechtfertigung durch den Glauben, aber auch Gegner des Reislaufens, das ist das Außerlandziehen der Schweizer in fremdem Solde. Die Schweizer Städte, vorerst Zürich, St. Gallen, Basel und Bern, schließen sich ihm an. Zürich kündigt die bestehenden Pensionsverträge mit Frankreich. In den Urkantonen, für die das Vermieten der Wehrkraft der einzige Erwerb der armen Bevölkerung ist, finden die Mahnungen des Reformators leidenschaftliche Ablehnung. Zürich, Konstanz und Bern, dann auch andere Städte der Schweiz, verbünden sich im Grundrecht christlicher Burgrechte. Aber auch die katholischen Kantone, 5 an der Zahl, verbünden sich zu Waldhaus untereinander und mit Österreich. Zwingli hat in Süddeutschland, in Straßburg, einen Bundesgenossen gefunden. Der Landgraf von Hessen, der die Notwendigkeit des Zusammenschlusses erkennt, vermittelt zwischen Luther und Zwingli, die einander nicht kennen. Der Wittenberger erblickt in dem Schweizer einen Schwarmgeist. Er ist ihm zu radikal, denn Zwingli gestattet die Verteidigung des Glaubens. Das durch Vermittlung des Landgrafen vom 2. bis 4. Oktober 1529 geführte Marburger Religionsgespräch zwischen Luther und Zwingli scheitert, da der Schweizer im Abendmahl nur eine Erinnerungsfeier an Christus erblickt, Luther aber an seine Gegenwart glaubt. Politische Erwägungen über die Notwendigkeit des Zusammengehens beeinflussen die beiden auf den Glauben gerichteten Gottesmänner, besonders aber Luther nicht. So bleiben die Bündnisbemühungen Zwinglis Stückwerk, nur Straßburg und Hessen sind mit den Schweizer Städten verbündet. Während so Deutschland nicht nur politisch, sondern auch religiös zerrissen ist und der Kaiser noch in der Ferne weilt, bricht Sultan Soliman mit einem gewaltigen Heere, angeblich 250.000 Mann, von Konstantinopel auf, um Ungarn zu unterwerfen. Im türkischen Siegeslager von Mohax huldigt ihm Zapolja. Nach heldenmütigem Widerstand einer kleinen Schar deutscher Landsknechte kommt Ofen in die Hand der Osmanen. Nun schwebt die furchtbarste Gefahr über Wien. Wehe Süddeutschland, wenn das Heer des Padischah die Stadt zu erobern vermag. In dieser Not ruft Luther in seiner Schrift vom Krieg wieder die Türken zum Kampf auf und es sammelt sich ein Entsatzheer. Inzwischen verteidigt mit 17.000 Landsknechten, Böhmen und Spaniern der 71-jährige Graf Niklas Salm die Stadt. Die Belagerung dauert vom 24. September bis 14. Oktober 1529. Die Türken brechen drei Breschen in die Mauern, aber die beiden ersten Male scheitert der Sturm und beim dritten schaudern die Angriffe vor der todesmutigen Entschlossenheit der Landsknechte zurück. Diese sind damals zweifellos die besten Soldaten. Der Sultan bricht mit dem Anrücken der kühlen Jahreszeit die Belagerung ab, indes der Kampf um Ungarn wird ohne Erbarmen, verbunden mit schweren Heimsuchungen für die österreichischen Alpenländer, weitergehen.